Dachte, es wäre einfacher, erwachsen sein ist schwer. Mach oft dieselben Fehler, hab erst selten draus gelernt. Ich küsse die falschen Leute, brech mir tausendmal das Herz. Und ich bin viel zu gerne high, ich bin viel zu gerne high. Schau so lang in den Spiegel, bis mir irgendwas nicht passt. Google Kollagen und Filler und Tast danach, dass ich mich hasse. Ich hab Angst, was zu verpassen, such nach Frieden in der Nacht. Und frage mich vielleicht ein bisschen zu oft, was du gerade machst. Ich stolper durch die große, weite Welt, ich bin so unsicher. Ich bin auch nicht so gut da drin, ich leb gerade zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Viel zu viel Gedanken und Probleme, die es nicht gibt. Greife nach den Sternen und wenn ich schaff, dann nenn ich Glück. Ich liebe meine Freunde, aber schreibe nie zurück. Und ich hab viel zu wenig Zeit. Ich hab viel zu wenig Zeit. Mama sagt, sie glaubt, ich weiß jetzt, wie das alles funktioniert. Aber ich meld mich, wenn ich weinen muss, immer noch zuerst bei ihr. Ich hab Angst vor dem Alleinsein, Mitte 20 um halb vier. Und kann dich einfach nicht vergessen, kommst du heute noch zu mir? Ich stolper durch die große, weite Welt, ich bin so unsicher. Ich bin auch nicht so gut da drin, ich leb